Hamburg, ich bring den Tod an zwei. Es gibt kein Shoutout, ich brülle dich an. Frag nicht nach Feedback, wenn du rappst hier im Punk. Heavy Metal Heads feiern deine Tracks. Freu dich, denn du bist nun offiziell wack. Fick Mode, hast du Swords, ich hab Sprenggürtel und Augenringe. Meine Freunde spucken Blei, deine saugen Pimmel. Ich bin cool und kann Nägel zerbeißen und bin so maskulin, Bitch, ich stehe beim Scheiß. Fick Mode, hast du Swords, ich hab Sprenggürtel und Augenringe. Meine Freunde spucken Blei, deine saugen Pimmel. Ich bin cool und kann Nägel zerbeißen und bin so maskulin, Bitch, ich stehe beim Scheiß. Ich bin seit Ewigkeiten wach, picke Beats und kill MCs. Deutscher Rap macht jetzt auf Hard, doch ist in Wirklichkeit zu lieb. Du hörst JBG2, ich hör CCN1. Schwule Rapper hören Trends und kopieren die Styles. Mich, ich hab Hass im Bock beim Rappen, auf der MCs nur mein Messer. Ich schleife meine Axt und hol den Lumpen in den Keller. Der Hübsch ist ein Mörder, kein Fake-Ass-Boy. Deine Crew macht Cloudchip und definiert Deutschrap neu. Ihr seid lächerliche Schwuchen, ich will betteln, du willst kuscheln. Deine Crew besteht aus einer Tunke und 10 Nutten. Du bist behindert, ich bin unendlich cool. Die Groupies, die du fickst, sind noch hässlicher als du. Ich habe keine Boom, ich habe einen Kerker. Du bist so schwul, du schreibst von Natur aus Sperma. Fanfiction schreibende pubertäre Mädchen sind deine Fans, wenn ich du wirklich mich schäme. Fick Mode, hast du Swords, ich hab Sprenggürtel und Augenringe. Meine Freunde spucken Blei, deine saugen Pimmel. Ich bin cool und kann Nägel zerbeißen und bin so maskulin, Bitch, ich stehe beim Scheiß. Fick Mode, hast du Swords, ich hab Sprenggürtel und Augenringe. Meine Freunde spucken Blei, deine saugen Pimmel. Ich bin cool und kann Nägel zerbeißen und bin so maskulin, Bitch, ich stehe beim Scheiß.